Arnika Esterl, Das Wasser des Lebens. Es war einmal ein alter König, der hatte 3 Söhne. Einmal wurde er krank, so krank, dass er sein Land nicht mehr regieren konnte. Er musste liegen und die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Sie konnten nur sein Leiden lindern. Eines Tages kam ein weiser Mann an den Hof und nachdem er den König untersucht hatte, sprach er: Hier kann nur noch das Wasser des Lebens helfen. Aber man muss es holen aus dem Reiche der Morgendämmerung. Und niemand weiß, wo das liegt und wie man dahin kommt. Als der älteste Königssohn hörte, dass jemand ausreiten musste, um das Wasser des Lebens zu holen, erklärte er sich sofort bereit. Der alte König hatte noch keinen Nachfolger bestimmt und er hoffte sich dadurch einschmeicheln zu können. Der König wollte keinen seiner Söhne auf eine so gefahrvolle Reise ziehen lassen, aber der Prinz bettelte so lange, bis er endlich nachgab. Der Prinz holte das beste Pferd aus dem Stall seines Vaters, sattelte es und steckte die Satteltaschen voll mit Edelsteinen. Und dann ritt er davon. Er galoppierte, bis er ans Meer kam. Dort lag ein Schiff fahrbereit, aber der Prinz sagte zu dem Schiffer, er solle nicht weiter einladen, sondern nur ihn alleine zuerst überfahren. Der Schiffer wagte nicht, dem ältesten Königssohn zu widersprechen. Er warf die Taue los und fuhr davon. In der Kapitänskajüte ließ es sich der Prinz wohlgehen. Das Beste wurde aufgefahren und ein Matrose musste sein Pferd striegeln und füttern. Am anderen Ufer sprach er kein Wort des Dankes, sondern sprang wieder auf sein Pferd und ritt weiter. Abends kam er in einen großen Wald und mitten im Wald stand eine kleine Hütte. Das Licht einer Öllampe drang heraus und man sah am Tisch eine alte Frau sitzen, die Erbsen verlas. Der Prinz sprang von seinem Pferd und ging ins Haus hinein bis zu dem Tisch. Er befahl der Alten, das Feuer wieder anzufachen, ihm alles Essen, was im Haus wäre, zu bringen und sein Pferd zu versorgen. Schweigend gehorchte die Alte. Der Prinz aß alles auf und nachdem sie ihm auch noch die staubigen Stiefel ausgezogen hatte, legte er seinen Kopf auf den Tisch und schnarchte. Am anderen Morgen war die Alte schon wieder früh zugange und bereitete eine Mahlzeit. Und danach stieg der Prinz auf und ohne ein Wort zu sprechen, ritt er weiter. Als er den Wald durchquert hatte, kam er an einen Hohlweg, der zu einer großen Wiese führte. Eben wollte er in den Weg hineinreiten, da stand plötzlich ein kleines Männchen vor ihm und streckte die Hand aus. Der Prinz hielt an und das Männchen sagte, ich erhebe hier Zollgebühren. Wer weiterreiten will, muss eine goldene Erbse bezahlen. Der Prinz gab seinem Pferd die Sporen, um das Männchen zur Seite zu zwingen. Aber das Pferd bockte und der Prinz flog in hohem Bogen herunter und landete kopfüber auf der Wiese. Dort trieb er Wurzeln und nach kurzer Zeit stand nichts anderes als eine alte, knorrige Weide am Rande des Wassers. Als der älteste Prinz nicht nach Hause kam, ging der zweite zum König und bat ihn doch reiten zu lassen, um das Wasser des Lebens zu holen. Aber der König wollte nicht, denn er hatte seine 3 Söhne alle gleich lieb. Aber schließlich gab er nach. Auch der zweite Sohn ritt, bis er ans Wasser kam, und als er das Schiff liegen sah, befahl er dem Schiffer nicht weiter einzuladen, sondern ihn überzufahren. Dann ritt er weiter, bis er in das Haus kam, in das kleine Hüttchen, wo die alte Frau am Fenster saß und Erbsen verlas. Der Prinz befahl ihr, Essen zu bringen. Er aß alles auf und legte sich in ihr Bett schlafen. Und am anderen Morgen ritt er, ohne ein Wort des Dankes, weiter. Es erging ihm nicht besser als seinem ältesten Bruder. Und auch er landete kopfüber als knorrige Weide auf der großen Wiese. Als nach einiger Zeit auch der zweite Sohn nicht nach Hause zurückkam, ging es dem alten König immer schlechter. Und der Jüngste konnte es nicht länger mehr mit ansehen. Er ging zu seinem Vater und bat, ihn doch ausreiten zu lassen, um das Wasser des Lebens aus dem Reiche der Morgendämmerung zu holen. Aber der Vater wollte nichts davon wissen. Wenn er auch ausbliebe, hätte er ja niemanden mehr. »Ach«, sagte der Prinz, »vielleicht brauchen aber meine Brüder Hilfe.« Da ließ sich der König überreden. Der jüngste Prinz holte sein eigenes Pferd aus dem Stall und füllte die Satteltaschen mit reichlich Essen. Dann ritt er, bis er ans Meer kam. Als er das Schiff dort liegen sah, fragte er den Schiffer, ob er gegen die übliche Gebühr mitfahren könnte. »Nein«, sagte der Schiffer, »das Schiff ist voll. Aber du kannst mitkommen, wenn du arbeiten willst. Es fehlt ein Matrose.« Der Prinz willigte ein und arbeitete unterwegs für zwei. Am anderen Ufer dankte er dem Schiffer und ritt weiter, bis auch er im Wald zu der kleinen Hütte kam. Er sah die alte Frau sitzen und Erbsen verlesen. Er ging zur Tür und rief, »Folg ihn!« Sie bat ihn herein. Und er sagte, ob er wohl bei ihr etwas von seinem Proviant essen dürfe. »Ich habe genug mitgebracht«, sagte er, »es reicht auch für uns beide.« Da holte die Alte zu trinken. Und während des Essens erzählte er ihr, weshalb er ausgezogen wäre. Nach dem Essen versorgte er sein Pferd. Und als er in die Stube zurückkam, saß die Frau wieder am Tisch beim Erbsenverlesen. Da nahm der Prinz eine Handvoll Erbsen aus der Schüssel, setzte sich zu ihr und half ihr dabei. Den ganzen Abend redeten und arbeiteten sie zusammen. Als der Prinz die letzte Handvoll Erbsen aus der Schüssel nahm, da fand er plötzlich eine goldene zwischen den grünen. Er wollte sie der alten Frau geben, aber die lachte. »Ich freue mich, dass du sie gefunden hast. Du wirst sie brauchen auf deinem Wege in das Reich der Morgendämmerung. Verwahre sie wohl, morgen wird sie dir Not tun.« Der Prinz wickelte sich in seinen Mantel und legte sich ans Feuer schlafen. Am anderen Morgen nach dem Morgenbrot, als er fortritt, stand die Alte an der Tür und winkte ihm nach. Auch er kam an den Hohlweg und wieder stand da das kleine Männchen und sagte, »Ich erhebe hier Zollgebühren. Wenn du weiter reiten willst, musst du eine goldene Erbse bezahlen.« Der Prinz hatte die Erbse unter seine Zunge gelegt. Er rieb sie trocken, ehe er sie dem Männchen gab. Das dankte und zog mit Schwung seine rote Zipfelmütze vor ihm. »Ich weiß, wer du bist und was du suchst. Der Weg in das Reich der Morgendämmerung liegt vor dir. Hier hast du einen getrockneten Hasenfuß, den musst du um deinen Hals hängen. Und da auch noch einen Doppelwecken, den musst du mitnehmen, darfst aber nicht davon essen. Du brauchst ihn, um die wilden Löwen zu zähmen, die dich überfallen werden. Wenn sie sich auf dich stürzen, musst du ihnen je ein halbes Brot in den Rachen werfen. Das Wasser des Lebens findest du in dem Schlosse von der aufgehenden Sonne. Dort wird es verwahrt in einer goldenen Flasche in der Asche unter dem Feuervogel. Schau den Vogel nicht an, du würdest sonst als Rauch aus dem Schornstein aufsteigen. Und halte dich nicht zu lange auf in dem Schloss. Ehe die Uhr 12 schlägt, musst du wieder draußen sein, sonst wirst du in einen Hasen verwandelt und von den Löwen aufgefressen. Schau dich nicht um und wecke keinen Schläfer. Wenn du zu dem Tor kommst, schlag dreimal mit dem Hasenfuß daran und es wird offen bleiben, bis die Uhr 12 schlägt. Der Prinz dankte dem Männlein für seine guten Ratschläge und das Männlein wünschte ihm eine gute Reise. Und der Prinz zog weiter, durch Felder und Wälder, über breite Ströme, durch tiefe Sümpfe. Endlich sah er von Weitem auf einer Anhöhe einen wunderschönen Palast. Die Mauern glänzten wie die ersten Sonnenstrahlen an einem Sommermorgen und der Himmel war silbern und klar wie die Morgenröte. Als er auf das Tor zuritt, nahten ihm von beiden Seiten aus dem Gebüsch zwei Löwen, groß wie Pferde. Sie duckten sich zum Sprung, aber der Prinz warf ihnen beiden je ein halbes Brot in den Rachen und sie legten sich kauend hin. Er schlug mit dem Hasenfuß dreimal an das Tor, da schwenkten die Torflügel auf, ohne dass er eine Menschenseele erblickte. Er ging über den Hof, ließ sein Pferd stehen und stieg die Treppe hinan. Alles glitzerte und glänzte von Gold und Edelsteinen, sogar der Boden war mit Gold ausgelegt. Aber alle Säle waren leer. Da stieg er auch die zweite Treppe hinauf. Oben kam er in ein Gemach, wo auf einem Ruhebett eine wunderschöne Jungfrau unbekleidet lag. Sie schlief, und er konnte die Augen nicht von ihr abwenden. Er fand sie so schön, dass er sich neben sie legte, und im Schlaf schlang sie ihre Arme um seinen Hals, und bald vergaß der Prinz Stunde und Zeit. Als er erwachte, war es wenige Minuten vor 12. Er sprang auf und eilte aus dem Zimmer, ergriff aber im Vorbeilaufen noch einen Beutel und ein silbernes Schwert, die auf dem Tisch lagen. Mit dem Schwert hieb er einen Span aus dem Bett und steckte den als Erinnerung ein. In dem Zimmer nebenan brannte ein gewaltiges Feuer und mitten in dem Feuer, auf der glühenden Asche, saß der Feuervogel. Flammen waren sein Gefieder. Mit gesenktem Blick lief der Prinz hin und steckte seine Hand in die glühende Asche. Er verbrannte die Finger, aber er spürte einen Flaschenhals und zog eine goldene Flasche heraus. Die Flasche in der einen, Schwert und Beutel in der anderen Hand, rannte er nun hinaus, sprang auf sein Pferd und galoppierte weiter. Einer der Löwen schnappte noch nach ihm und biss ihn in die Ferse. Dann schlug das Tor just hinter ihm zu. Der Prinz ritt den gleichen Weg zurück und kam wieder zu dem Männchen, das auf ihn gewartet hatte. Er berichtete alles, wie es ihm ergangen war, und das Männchen sagte: Oh, das Schwert und die Beutel, das sind große Wunderdinge, die werden dir helfen. Der Beutel wird nie leer, so viel du auch daraus austeilst. Und das Schwert hat seinen Herrn noch nie verlieren lassen. Beide Dinge kannst du einen Tag lang ausleihen, aber sie werden von selber wieder zu dir zurückkehren. Das Schwert wird jegliche Arbeit ausführen, die du von ihm verlangst. fragte der Prinz, ob das Männchen wüsste, wie es seinen Brüdern ergangen wäre. Ah, sagte das Männchen und zeigte auf die beiden Weidenbäume. Nach Gold stand ihre Gier, als Holz, nun stehen sie hier. Und er fuhr fort, lass deine Brüder lieber stehen, du kannst alleine weitergehen. Aber der Prinz bat, er möchte doch Erbarmen haben, sein Vater sehnte sich so sehr nach seinen Söhnen. Na, sagte das Männchen, du weißt nicht, was du sagst, du kennst sie noch nicht, aber du wirst es bereuen. Dann berührte er mit einem kleinen Stab die beiden Bäume und die Prinzen purzelten ins Gras. Im Moment hatte das Männchen sich in das Gebüsch geduckt und der Jüngste in seiner Freude über die Erlösung erzählte seinen Brüdern alles, was ihm begegnet war. Die beiden schimpften über all ihre Ungeschicke, aber von ihren eigenen Streichen erzählten sie nichts. Zu dritt zogen sie nun weiter und kamen in ein Land, wo große Hungersnot herrschte. Der Jüngste verteilte aus seinem Beutel, der nie leer wurde, überall Essen und ließ die Vorratskammern auffüllen. Dann wanderten sie in ein zweites Land. Das hatte ein grausamer Feind überfallen, der das Volk verderben wollte. Der Prinz lieh dem König einen Tag lang sein Schwert. Dann lebte kein Feind mehr. Ein drittes Land wurde von einem Feuer vernichtet. Da schlug der Prinz mit seinem Schwert eine breite Schneise, dass das Feuer nicht mehr überspringen konnte. Und so zogen sie, bis sie wieder an das Meer kamen. Aber diesmal lag kein Schiff bereit. Da befahl der Jüngste seinem Schwert, ein Schiff zu bauen. Das Schwert fuhr durch den Wald, die Späne flogen und nach kurzer Zeit lag ein schweres Eichenboot bereit. Sie stiegen ein und fuhren ab und der Jüngste war so müde, weil er Tag und Nacht kein Auge zugemacht hatte, dass er in einen tiefen Schlaf versank. Die beiden Ältesten hatten neiderfüllt zugesehen, wie ihm er alles so leicht von der Hand gegangen war. Und jetzt meinten sie, sei der Augenblick gekommen, ihm eins auszuwischen und selber besser davon zu werden. Sie zogen ihm die goldene Flasche aus der Tasche, füllten das Wasser des Lebens in eine andere, füllten die goldene wieder auf mit bitterem Meerwasser und steckten sie ihm wieder zu. Am anderen Ufer angekommen, zogen sie gemeinsam in das königliche Schloss. Und sie gingen gleich hinauf zum Vater, der kaum noch lebte. Der Jüngste stützte ihn und gab ihm aus der goldenen Flasche zu trinken. Aber der König fing an zu husten, als ob er zu ersticken drohte. Er rang nach Atem. Und der jüngste Prinz wurde kreideweiß. Da traten die beiden ältesten Brüder hervor und sagten, der jüngste Bruder wolle gewiss den Vater umbringen, damit er sein Erbe antreten könne. Das wollten sie aber verhindern. Zusammen hielten sie den Vater und gaben ihm aus ihrer Flasche das Wasser des Lebens zu trinken. Schon nach dem ersten Schluck röteten sich seine Wangen. Und als er die Flasche ausgetrunken hatte, da warf er die Decke von sich und stand neben dem Bett, stark wie ein junger Mann. Vor aller Augen griff er sich seinen jüngsten Sohn und gab ihm eine gewaltige Tracht Prügel. Ja, er ereiferte sich so sehr, dass er ihm zurief, verschwinde aus meinem Haus, ich will dich nie wiedersehen. Schweigend hatte der Jüngste zugehört. Er verließ das königliche Schloss, stieg auf sein Pferd und den Beutel an der Seite und das Schwert in der Hand ritt er in die Welt. Nicht lange danach wurden Geschenke gebracht aus den Nachbarländern. Ja, die Könige erschienen wohl gar selber, um dem jüngsten Prinzen zu danken für alles, was er für sie getan hatte. Da kamen dem alten König Bedenken, ob er wohl richtig gehandelt habe. Und er ließ ausrufen, sein jüngster Sohn möge doch nach Hause kommen. Aber es kam kein Lebenszeichen. Nun geschah es, dass das Land überfallen wurde von einem gewaltigen Heer, das von einer unbekannten Königin angeführt wurde. Sie besetzte das ganze Land, der König und seine beiden ältesten Söhne wurden gefangen genommen und in eine Burg gesperrt. Die Königin bezog den Palast. Ehe sie Befehl gab, den König und seine Söhne vorzuführen, ließ sie den ganzen Weg von der Türe bis zu ihrem Thron mit Teppichen belegen, die ganz aus reinen Goldfäden geknüpft waren. Und dann wurden die hereingelassen, aber der König und die Söhne fanden die Teppiche viel zu schön, um darüber zu gehen, und schlichen an beiden Seiten entlang. Da flog plötzlich die Tür auf. Und in der Türöffnung stand das silberne Schwert in der Hand, der jüngste Sohn. Er achtete nicht auf die Pracht und Herrlichkeit um ihn herum. Er sah gar nicht den goldenen Teppich zu seinen Füßen. Er sah nur die Königin auf dem Thron, dieselbe, bei der er gelegen hatte in dem verwünschenen Schloss. Er steckte das Schwert ein und mit ausgebreiteten Armen lief er auf sie zu, mitten über die goldenen Teppiche. Da sprach die Königin: Das muss derjenige sein, der bei mir das Wasser des Lebens geholt hat. Niemand sonst kann das Schwert besitzen. Oh nein, riefen die Brüder, er hat es von uns gestohlen. Der Jüngste blieb stehen und sagte: Das Schwert könnte ich gestohlen haben, aber niemand als ich kann dir den Span zeigen, den ich von deinem Bett abgeschlagen habe, als ich dich verlassen musste. Da stand die Königin auf, fiel ihm um den Hals und sagte: Über ein Jahr hat es gedauert, bis ich den Vater meines Kindes und meinen Liebsten gefunden habe.